Mach die Tür auf. Ich will schlafen. Ernie! Hau ab, Bert! Hä? Ernie, schick Bert weg. Ich will ficken. Mach hin, Ernie. Ich bin müde. Ich will schlafen gehen. Hast du verstanden? Das geht jetzt nicht. Die Bäume liegt bei mir im Bett und ist rattenscharf. Da muss ich jetzt einfach mal rüber. Ernie, was soll denn das? Gib mir 5 Minuten. So, Helga, Baby. Jetzt zeig ich dir mal, wo der Hammer hängt. Na endlich. Ernie! Mach sofort die Tür auf, ich will schlafen. Hast du verstanden? Mann, Bert, du nervst aber auch. Was? Wenn du nicht sofort abhaust, hau ich dir ein paar in die Fresse. Wie? Was? Wie? Wirst schon sehen. Hä? So, Helga, ich mach mich jetzt nackig. Na, Helga, wie findest du meinen kleinen Ernie? Boah, ist der groß, Mann.